weiße Segel, die wehen im Wind. Ein kleines Boot, das uns zur Insel bringt. Bunte Flamingos rings um uns her. Die rote Sonne versank. Meinen Träumen bin ich bei dir.